Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 3, 253 an Schiller. Für das übersendete Exemplar zweiter Ausgabe danke ich schönstens. Sie nimmt sich recht gut aus und wird wahrscheinlich nicht liegen bleiben. Dass Sie sich der Elegie erfreuen, tut mir sehr wohl. Ich vermute, dass einige Gesellen bald nachfolgen werden. Was das Drucken betrifft, darüber bleibt Ihnen das Urteil ganz anheimgestellt. Ich bin auch zufrieden, dass sie noch ruht. Ich werde sie indes in der Handschrift Freunden und Wohlwollenden mitteilen, denn ich habe aus der Erfahrung, dass man zwar bei entstandenem Streit und Gärung seine Feinde nicht bekehren kann, aber seine Freunde zu stärken Ursache hat. Man hat mir wissen lassen, dass nächstens etwas für den Almanach erscheinen werde, in welcher Form und in welchem Gehalt, ist mir unbekannt. Überhaupt merke ich, wird es schon Buchhändler-Spekulation, pro oder contra etwas drucken zu lassen. Das wird eine schöne Sammlung geben. Von dem edlen Hamburger, dessen Exerzitium ich hier zurückschicke, wird es künftig heißen, auch erscheint ein HF rhetorisch, grimmig, ironisch, seltsam gebärdet er sich, platt deutsch, im Zeitungsformat. Eine schnelle Übersetzung des Tallischen Werkes ist zu vermuten, und ich weiß nicht, ob man daher einen Auszug wagen soll. Nutzt doch am Ende jeder eine solche Erscheinung auf seine Weise. Vielleicht nähme man nur wenig heraus, wodurch man dem Publiko und jenem Verleger den Dienst täte, dass jedermann schnell darauf aufmerksam würde. Die Art, wie Voss sich beim Almanach benimmt, gefällt mir sehr wohl. Auf seine Ankunft freue ich mich recht sehr. Auf meinen gestrigen Brief erwarte ich eine baldige Antwort. Diderots Werk wird Sie gewiss unterhalten. Leben Sie recht wohl, grüßen alles und erhalten mir Ihre so wohlgegründete Freundschaft und Ihre so schön gefühlte Liebe. Und seien Sie das Gleiche von mir überzeugt. Weimar, den 10. Dezember 1796. G.